Mein Regiment, mein Vaterland, meine Mutter habe ich ja nie gekannt. Mein Vater starb schon früh im Bett. Ich steh allein auf dieser Welt. Mein Vater starb schon früh im Bett. Ich steh allein auf dieser Welt. Mein Name ist Anne-Marie, ein jeder kennt mich schon. Ich bin ja die Tochter vom ganzen Bataillon. Mein Name ist Anne-Marie, ein jeder kennt mich schon. Ich bin ja die Tochter vom ganzen Bataillon. Wenn's Regiment durchs Haus marschiert, der Tambour lustig seine Trommel rührt. Auch ich mit einer hohen Fürstin nicht, sie lebt nicht glücklicher als ich. Auch ich mit einer hohen Fürstin nicht, sie lebt nicht glücklicher als ich. Mein Name ist Anne-Marie, ein jeder kennt mich schon. Ich bin ja die Tochter vom ganzen Bataillon. Mein Name ist Anne-Marie, ein jeder kennt mich schon. Ich bin ja die Tochter vom ganzen Bataillon. Und wenn ich einst verstorben lieg, so schreib auf meinen Grabstein hin. Die Tochter vom ganzen Bataillon.